Zum Marktansatz ist ein Gründungstag der Demokratischen Volksrepublik Korea, richtete am 4. September der Präsident der Arabischen Republik Syrien, Bashar al-Assad, ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un. Er wünschte Kim Jong-un gute Gesundheit und Glück und dem koreanischen Volk noch größeren Fortschritt und Gedeih. Er versicherte dann dem Genossen Kim Jong-un den Willen der Arabischen Republik Syrien zur weiteren Vertiefung und Entwicklung der Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen mit der DVJK und bezeigte ihm Hochachtung.